Hallo, herzlich willkommen. Sorry, dass das bisschen wir mit Verspätung anfangen, aber so technische Probleme und so weiter, ihr kennt das ja alle. Schön, dass ihr alle hier heute dabei seid. Ich bin Sanas von der Initiative Nicht ohne uns 14%. Wir sind extra nach NRW gefahren, weil die Landtagswahlen finden in weniger als 3 Wochen in NRW statt. Und zwar ohne die Stimme von fast 3 Millionen von Menschen. Sie müssen sich vorstellen, 3 Millionen von Menschen werden aus dieser Demokratie ausgeschlossen. Und deswegen sind wir heute hier, weil wir auf der Straße laut werden wollen, weil wir wollen sagen, die Demokratie funktioniert nicht so. Die Landtagswahlen können nicht wieder ohne die Stimme von Menschen, ohne deutsche Staatsangehörigkeit stattfinden. Die Menschen, die aber in der ersten Linie von der Armut, von Kapitalismus, von Klimagerechtigkeit, die Menschen, die vor allem auch aus globalen Süden in NRW sind, werden aus der Demokratie ausgeschlossen. Deren Stimmrecht wird vorenthalten, weil die eben keinen richtigen Pass besitzen. Wir sind hier, um zu sagen, die Rechte sollen nicht erstmal verdient werden. Keiner muss sich erstmal einbürgern und erstmal die demokratischen Grundrechte zu bekommen. Deswegen sind wir heute. Heute haben wir auch tolle RednerInnen und Redner, die hier sind, um uns zu unterstützen. Ich würde auch hier in dieser Stelle sagen, wir haben eine offene Runde. Ihr könnt gerne auch jederzeit hier kommen und auch eure Wörter mit uns teilen. Vielen Dank. Kollegin Genossin Azadeh mit dem Aufruf von unserer Demo an. Hallo und danke, dass ihr alle dabei seid. Ich lese einmal unseren Aufruf, was wir vorher auch auf Deutsch, Türkisch, Englisch und Persisch geschrieben haben, erstmal Deutsch. Die Landtagswahlen in NRW finden in weniger als 3 Wochen statt. Und zwar ohne die Stimme von fast 15% der Bevölkerung von NRW. Mit rund 17 Millionen EinwohnerInnen ist Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Land Deutschlands. Jedoch werden fast 3 Millionen EinwohnerInnen dieses Landes aus den Wahlen ausgeschlossen, weil sie keinen deutschen Pass besitzen. 3 Millionen Menschen, deren Recht auf Selbstbestimmung vorenthalten wird und trotzdem mit den Konsequenzen der Entscheidungen von der Zivilgesellschaft, von der Dominanzgesellschaft sowie über ihre Gegenwart und Zukunft leben mussten. 3 Millionen Menschen, die meisten von Rassismus, Nationalismus, staatlicher Gewalt und Ausbeutung betroffen sind. Weben PolitikerInnen ihre Wahlkampagnen für lediglich 86% in NRW lebenden Personen machen, werden wir stumm geschaltet. Während Parteien 2 Wochen vor der Wahl mit ihren Ausbürgerungsstrategien und Grenzsicherungen auf Stimmung gehen, wird uns das politische Mittel weggenommen, um für unsere Rechte zu kämpfen. Wir werden systematisch unsichtbar gemacht. Das ist ein Demokratiedefizit und eine systematische Diskriminierung. Das zeigt wieder, wie die Menschen ohne deutschen Pass in diesem Land behandelt werden. BürgerInnen zweiter Klasse. Wir sagen Schluss damit. Wir sind erschöpft, immer wieder nur das Subjekt. Wir sagen Schluss damit. Wir sind erschöpft, immer wieder nur das Subjekt ihrer Integrationspolitik zu sein. Wir sind müde, immer für unsere Mitte entegrasyon politikalarının sadece öznesi olmaktan bıktık. Sürekli konuşma hakkımız için savaşmaktan bıktık. Alman Federal Parlamentosu'nun ırkçı ve göçmen karşıtı politikalarından bıktık. Oy hakkımız olmadığı sürece sözümüzün temsil edilmeyecektir. Talebimiz açık. Almanya'da yaşayan herkes için oy hakkı istiyoruz. Oy hakkı herkes için geçerli olmalıdır. Yeni hükümet hemen bunu başarmak için tüm araçları kullanmalı. Başka her şey demokrasiye aykırıdır. Jetzt wurde ich auch kurz auf Persisch vorlesen. Genau. انتخابات ایالتی نردرین‌وستفالن در حالی برگزار می‌شود که 14% از جمعیت این ایالت حق انتخاب نماینده برای خود را ندارند. تقریباً 3 میلیون نفر تنها به دلیل نداشتن ملیت غیر آلمانی باز هم برای شرکت در این دموکراسی صدایی ندارند. این یک کوتاهی در اصول دموکراتیک و یک تبعیض سیستماتیک است و نشان می‌دهد که برای افراد بدون تابعیت آلمانی در این کشور چه جایگاهی در نظر گرفته شده است. شهروندان درجه 2. در حالی که سیاستمداران کمپین‌های انتخاباتی خود را برای 86% از ساکنین این ایالت پیش می‌برند، ما نادیده گرفته شدیم. 2 هفته مانده به انتخابات و در حالی که احزاب به سیاست‌های اخراج مهاجران و تدابیر سخت امنیت مرزی ادامه می‌دهند، ابزار مشارکت سیاسی از ما سلب شده و رأی ما به صورت سیستماتیک حذف شده است. ما یک گروه خودگردان از افراد بدون تابعیت آلمانی هستیم و این کمپین را برای مطالبه حق رأی خود به راه انداختیم. گروه ما بسیار متنوع است. در بین ما فعالان حقوق مهاجران و پناهندگان، دانش آموزان، کارگران، معلمان، روزنامه‌نگاران، دانشمندان، هنرمندان، افراد غیر شاغل و غیره هستند. برخی از ما سال هاست که در آلمان زندگی می‌کنیم. برخی از ما حتی در آلمان به دنیا آمده ایم و برخی هم به تازگی به آلمان مهاجرت کرده ایم. ما به زبانهای مختلف صحبت میکنیم و پیشینه های مختلفی داریم. ما تفاوتهای زیادی داریم و اما یک دغدغه مشترک. ما حق مشارکت سیاسی و حق رأی در کشوری که در آن زندگی میکنیم و سیاستهای آن تحت تاثیر هستیم نداریم. اما این بار سکوت نمیکنیم. ما از اینکه بارها و بارها و بارها بدون حق مشاکرت تنها سوژه سیاست‌های مهاجرتی بوده ایم به ستوه آمده. ما از اینکه همیشه برای حقوق خود بجنگیم خسته شده. ما از اینکه باید برای به رسمیت شناخته شدن حقوق اولیه خودمان صلاحیت خود را اثبات کنیم به ستوه آمده. ما از سیاست‌های نژادپرستانه و مهاجر ستیزانه پارلمان آلمان خسته شده ایم. تا زمانی که ما حق رأی نداشته باشیم، حقوق ما هم نماینده‌ای نخواهد داشت. خواسته ما روشن است. حق رأی برای همه افرادی که در آلمان زندگی می‌کنند. درد ما به هم متصل است. حالا می‌خواهیم مبارزاتمان را هم به هم پیوند دهیم. سیستمی که حق رأی افراد را بر اساس گذرنامه آنها تعیین می‌کند، دقیقاً همان سیستمی است که افراد را در بیرون مرزهای اتحادیه اروپا تیرباران می‌کند. آنها را بی‌اعتنا در حال غرق شدن در آب‌های مدیترانه رها می‌کنند و با اخراج از اروپا به مناطق جنگی باز می‌گردانند. مبارزه ما بین‌المللی و در هم تنیده است. سیستم‌های سرکوب همراه با ناسیونالیسم، سرمایه‌داری، نژادپرستی، مردسالاری، همسو جنس هنجاری و دگر جنس گرا هنجاری دست در دست همراهی می‌کنند. مبارزه با نژادپرستی بدون مبارزه با تبعیض‌های در هم تنیده علیه رنگی پوستان، مهاجران و پناهجویان در مرزهای اروپا، اردوگاه‌های پناهجویان و اداره مهاجرت امکان پذیر نخواهد. ما نمی‌توانیم در مورد سرمایه‌داری صحبت کنیم، اما استعمار کارگران و مهاجر را نادیده بگیریم. ما نمی‌توانیم با امتیازات ویژه افراد با تابعیت اروپایی مبارزه کنیم بدون آنکه وضعیت ناامن اقامتی زنان و افراد کویر مهاجر را در نظر نگیریم. ما نمیتوانیم با همجنسگرایانه مبارزه کنیم بدون اینکه در مورد تبعیض‌های در هم تنیده علیه مهاجران کویر فاقد تابعیت آلمانی صحبت کنیم. برای همین امروز اینجا جمع شدیم برای اینکه صدامونو بلندتر کنیم و بگیم که حق رأی حق همه افراد باید باشه، مستقل از اینکه ما چه گذرنامه‌ای داریم، مستقل از اینکه چه کشوری میایم، برای این فقط و فقط و فقط به دلیل اینکه اینجا زندگی میکنیم باید حق رأی داشته باشیم. مرسی. Jetzt will Mina auch ihren Redebeitrag halten. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, hallo. Schön, dass ihr hier seid. Wahlrecht soll ein Recht sein und kein Privileg, sagt die Kampagne Nicht ohne uns 14% laut und klar. Dabei geht es nicht nur um das Kreuzchen, welches selbst schon viel ändern könnte, sondern um viel mehr. Es geht um die Anerkennung der Rechte eines Menschen in der Tat. Artikel 1 des Grundgesetzes sagt, jeder Mensch ist wertvoll. Die Würde der Menschen ist untastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Doch wie schützt Deutschland konkret das Leben der 10 Millionen MigrantInnen, die systematisch aus dem ersten und wichtigsten Entscheidungsprozess für ihr Leben und ihre Zukunft ausgeschlossen werden? Wie schützt Deutschland die Würde der geflüchteten Menschen aus globalen Süden? Wie schützt Deutschland die Würde der Menschen, die nach der Machtübernahme von Taliban nach Deutschland kommen, um endlich nach mindestens 20 Jahren ein sicheres Leben aufzubauen? Aber spätestens bei einem Krieg in der Nähe von europäischen Regionen ihr Zuhause für die neue Geflüchtete aufgeben müssen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ukrainische Geflüchtete sind natürlich nicht schuld an dieser menschenverachtenden Situation, sondern die rassistische und diskriminierende Politik. Parvaneh Amiri, 33-jährige Sozialarbeiterin, die im Januar 2021 aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet ist und bereits in dieser kurzen Zeit mehrere Male umziehen musste, musste vor ein paar Tagen schon wieder ihre Wohnung innerhalb 24 Stunden sauber für die andere schutzsuchende Geflüchteten aufgeben. Das ist die Entscheidung, die der Berliner Senat für die hunderte schutzlose Familien aus Afghanistan traf, um die ukrainische Geflüchtete ein Dach anzubieten. Diese selektive Solidarität fängt weder hier an noch hört auf. Die Würde jedes Menschen wird in Deutschland doch nicht gleich geschützt und respektiert. Und das ist die Aufgabe der jetzigen Zeit, dies radikal und schnell möglich zu ändern. Parvaneh Amiri ist ein Beispiel von unzähligen Menschen, die systematisch diskriminiert werden. Der Berliner Senat, der die Abschiebung der Menschen an lebensgefährliche Regionen zwingt, ist kein bisschen repräsentativ für meine Werte. Und wenn ich nach 6 Jahren Leben in Deutschland, Steuerzahlung, Studieren, Arbeiten, verliebt werden und Freundschaften aufzubauen, meine Stimme nicht für antirassistischen Parteien wie die Urbane abgeben darf, dann halte ich doch nichts von dieser Demokratie. Schluss mit systematischem Rassismus. Wahlrecht muss verdammt ein Recht sein und kein Privileg. Vielen Dank, Mina, für deine starken Worte. Ich glaube, ich würde auch in dieser Stelle ein bisschen kurz erklären, was wir in den letzten Tagen gemacht haben und was wir alles gehört haben. Wir hatten mehrere Paneldiskussionen und Events, weil wir versucht haben, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass so viele Menschen, 10 Millionen Menschen in Deutschland systematisch ausgeschlossen werden. Und Sie müssen sich wirklich vorstellen, was 10 Millionen von Menschen ist. Österreich hat 7 Millionen Menschen Bevölkerung. In Deutschland haben 10 Millionen Menschen kein Wahlrecht. Das ist insgesamt mehr als die gesamte Bevölkerung in Österreich. Und das ist ein Demokratiedefizit. Und deshalb sind wir hier. Während die alle anderen Menschen diesen schönen sonnigen Tag genießen können, müssen wir auf die Straße gehen. Das ist auch wieder Arbeit. Wir sind hier, um über die Arbeit zu sprechen, weil wir denken, dass genau diese Arbeitsverteilung sehr ungleich verteilt ist. Während die Menschen täglich für ihre Rechte kämpfen müssen, während wir um 2 Uhr morgens vor der Ausländerbehörde stehen müssen, weil wir nicht wissen, ob unser Aufenthaltstitel jetzt noch ein Jahr verlängert wird, können die anderen Menschen ihr Leben durchführen, weil die dieses Privileg haben, hier mit Sicherheit zu leben. Deswegen sind wir hier, um zu sagen, dass diese Sicherheit, dass diese Perspektive, diese Vorstellung von Zukunft auch nicht gleich ist. Nicht alle haben das Privileg, über eine Zukunft zu denken, wenn die nicht wissen, ob die wieder in einer Kettenduldung landen müssen, weil die nicht wissen, ob ihr Kinder nachts abgeschoben werden können. Und die können aber zwar dafür auch nicht ihre Stimme an die Parteien geben, die wahrscheinlich mehrere bessere antirassistische, feministische Praxisen ausüben. Und in dieser Stelle würde ich auch sehr gerne über Politik reden, weil in der letzten Zeit sehr viel darüber gesprochen wurde, was eine feministische Außenpolitik ist und was das bedeutet. Und ich entschuldige mich nochmal, aber es gibt keine feministische Außenpolitik, die Menschen, die Frauen nachts abschiebt. Es gibt keine feministische Außenpolitik, die queer Menschen immer wieder in diesem ganzen Asylsystem retraumatisiert, weil die immer wieder beweisen müssen, dass sie wirklich von der Gewalt betroffen sind, dass sie wirklich traumatisiert sind, dass sie das wirklich verdient haben, hier zu leben, dass sie das wirklich verdient haben, hier nochmal ein Jahr vielleicht Aufenthaltstitel zu bekommen. Deswegen sind wir aber heute hier, weil wir wollen sagen, wir sind unter der Privilegierte von allen anderen Menschen. Alleine das, dass wir heute hier stehen können, ohne Angst zu haben, alleine das, dass wir heute hier mit unserem Namen und mit unserem Akzent und mit unserem unsicheren Aufenthalt hier stehen müssen, zeigt, wie privilegiert wir sind im Vergleich zu allen anderen Menschen, die in diesem Land leben, aber nicht mal hier kommen können, um ihren Redenbeitrag zu halten, weil die verdammt Angst haben, abgeschoben zu werden. Weil die können nicht hier neben der Polizei stehen, ohne Angst, dass sie von der Polizei kontrolliert werden, dass ihr Papier und ihr Dokumente von der Polizei kontrolliert wird und dass sie am Ende wieder abgeschoben werden oder irgendwo anders gelandet werden, dass sie immer wieder ihre Notunterkünfte verlassen müssen, weil vielleicht irgendwann an dem nächsten Tag für die bessere Geflüchtete, die zu unserem Kulturkreis gehört, was auch immer das bedeutet, geräumt werden sollen. Deswegen bin ich hier, sind wir hier, meine liebe Freundinnen und Freunde, zu sagen, wir nehmen uns Raum. Wir nehmen uns Raum und wir werden laut und wir bleiben laut. Und die Wahlen, um vor den Wahlen und nicht nur vor den Wahlen, sondern auch nach den Wahlen zu sagen, wir nehmen das nicht mehr an. Das geht nicht mehr so weiter. Es gibt tausende Menschen, die in diesem Land hier geboren wurden und nicht mal studieren können, weil die keinen deutschen Pass haben und deshalb kein BAföG bekommen. Wir haben in den letzten 2 Jahren gesehen, wer am stärksten von dieser Pandemie betroffen ist. Wer musste, während alle anderen Menschen im Lockdown zu Hause bleiben müssen, wer musste trotzdem zur Arbeit gehen? Wer hatte einen sicheren Arbeitsplatz? Wer hatte das Privileg zu sagen, ich schütze mein Leben und schütze das Leben meiner Kinder? Das hatten viele Menschen, die vor allem auch von Armut betroffen sind, nicht. Und ich will hier sagen, weil in den letzten Tagen wurde uns viel gesagt, es gibt keine Interesse. Wir brauchen eine politische Wille. Ich will hier heute sagen, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben diese politische Wille. Was aber dieser Wille nicht hat, ist die Politik in Deutschland. Weil das ist alles gewollt. Deutschland weiß, wann genau welche Menschen ausgebeutet werden. Es ist nicht zufällig, dass Menschen aus der Ukraine jetzt mehrere Chancen haben, dass sie direkt in dem System reinkommen können, dass sie direkt ein Arbeitserlaubnis bekommen, während die Menschen aus Afghanistan seit Jahrzehnten hier ohne Erlaubnis leben müssen. Und denen wurde immer vorgeworfen, ach, ihr seid so faul, ihr wollt ja nicht arbeiten, ihr wollt ja auf der Tasche von der deutschen Staat leben. Nein, das stimmt einfach nicht. Deutschland weiß, welche Menschen hier von der staatlichen Gewalt betroffen sind. Und ich will hier an dieser Stelle auch wirklich über die Gewalt sprechen, weil die Menschen werden hier in diesem Land täglich von der Gewalt betroffen. Und diese Gewalt ist nicht nur Rassismus, was man jeden Tag erlebt. Das ist schlimm genug. Ich will es auch gar nicht schönreden. Ich will aber sagen, dass die staatliche Gewalt, dass die institutionelle Gewalt sehr oft übersehen wird. Wir wissen, wer in der ersten Linie von der Gewalt, von der Polizei betroffen ist. Wir wissen, wenn wir hier stehen, genau welche Menschen werden kontrolliert und welche Menschen sind aber vulnerabel vor der Institution in Deutschland. Deswegen sind wir heute, um unsere Privilegien zu nutzen, zu sagen, Wahlrecht und alle anderen Rechte, Recht auf Bleibeperspektive, Recht auf Sicherheit, Recht auf sichere Arbeitsplätze, Recht auf Mindestlohnverdacht sind Menschenrechte und die müssen nicht erstmal verdient werden. Alle Menschen sollen gleich geschützt werden, was gerade nicht hier passiert. Dankeschön.